Meine Damen und Herren, der Gegenstand dieser Überlegungen ist ein Gemeinplatz. Niemand hat je bezweifelt, dass es um die Wahrheiten der Politik schlecht bestellt ist. Niemand hat je die Wahrhaftigkeit zu den politischen Tugenden gerechnet. Lügen scheint zum Handwerk nicht nur des Demagogen, sondern auch des Politikers und sogar des Staatsmanns zu gehören. Ein bemerkenswerter und beunruhigender Tatbestand. Was bedeutet er für das Wesen und die Würde des politischen Bereichs einerseits, was für das Wesen und die Würde von Wahrheit und Wahrhaftigkeit andererseits? Sollte etwa Ohnmacht zum Wesen der Wahrheit gehören und Betrug im Wesen der Sache liegen, die wir Macht nennen? Ist nicht Wahrheit ohne Macht ebenso verächtlich wie Macht, die nur durch Lügen sich behaupten kann? Dies sind unbequeme Fragen, aber sie ergeben sich notwendig aus unseren landläufigen Meinungen in dieser Sache. Dass Wahrheit und Politik miteinander auf Kriegsfuß stehen, lässt sich immer noch am besten an dem alten lateinischen Wort erläutern, das sagt »Fiat justitias et pereat mundus«. Es herrsche Gerechtigkeit, möge auch die Welt darüber zugrunde gehen. Wiewohl der Spruch ursprünglich genau meinte, was er sagt, kennen wir ihn eigentlich nur in Form der rhetorischen Frage. Wer kann sich noch um Gerechtigkeit kümmern, wenn die Existenz der Welt auf dem Spiel steht? Der einzige große Denker, der wagte, die geläufige Redensart gleichsam gegen den Strich zu bürsten und wieder so zu verstehen, wie sie ursprünglich gemeint war, ist Kant, der kurzerhand erklärte, der zwar etwas renommistisch klingende, aber wahre Satz heißt zu Deutsch, es herrsche Gerechtigkeit, die Schelme in der Welt mögen auch insgesamt darüber zugrunde gehen. Kant meinte, dass es sich nicht lohnen würde, in einer aller Gerechtigkeit wahren Welt zu leben, dass daher das Recht des Menschen muss heilig gehalten werden, wie er sagt. Der herrschenden Gewalt mag es auch noch so große Aufopferung kosten und dass vor ihm alle Politik die Knie beugen muss. Aber ist diese Position nicht unhaltbar? Ist es nicht offenbar, dass die Sorge um die schiere Existenz allem anderen vorangehen muss, dass keine Tugend und kein Prinzip bestehen bleiben, wenn die Welt selbst, in der allein sie sich manifestieren können, in Gefahr gerät? War das 17. Jahrhundert nicht völlig im Recht, wenn es nahezu einmütig erklärte, das höchste Gesetz des Staates sei seine eigene Sicherheit? So dass etwa, wie Spinoza meinte, der Inhaber der Regierung geradezu ein Verbrechen begehen würde, wollte er zum Schaden seiner Regierung Versprechen halten. Nun kann man natürlich eine ganze Reihe von Prinzipien an die Stelle der Gerechtigkeit setzen, und wenn wir im Sinne unserer Überlegungen den alten Spruch abwandeln und sagen, es herrsche die Wahrheit, möge die Welt doch darüber zugrunde gehen, so scheint es noch einleuchtender, dass niemand dies behaupten kann, es sei denn als rhetorische Frage, die das Gegenteil beweisen soll. Bei näherem Zusehen jedoch zeigt sich erstaunlicherweise, dass man der Staatsräson jedes Prinzip und jede Tugend eher opfern kann als gerade Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Wir können uns ohne weiteres eine Welt vorstellen, die weder Gerechtigkeit noch Freiheit kennt. Und wir können uns natürlich weigern, uns auch nur zu fragen, ob ein Leben solch einer Welt der Mühe wert sei. Mit der so viel unpolitischeren Idee der Wahrheit ist das merkwürdigerweise nicht möglich. Es geht ja um den Bestand der Welt und keine von Menschen erstellte Welt, die dazu bestimmt ist, die kurze Lebensspanne der Sterblichen in ihr zu überdauern, wird diese Aufgabe je erfüllen können, wenn Menschen nicht gewillt sind, das zu tun, was Herodot als erster bewusst getan hat, nämlich legainta eonta, das zu sagen, was ist. Keine Dauer, wie immer man sie sich vorstellen mag, kann auch nur gedacht werden, ohne Menschen, die Zeugnis ablegen für das, was ist und für sie in Erscheinung tritt, weil es ist. Seit Leibniz orden wir mathematische, wissenschaftliche und philosophische Wahrheiten der Vernunftwahrheit im Unterschied zur Tatsachenwahrheit zu, und ich werde mich im Folgenden dieser Unterscheidung bedienen, ohne mich um ihre Legitimität weiter zu kümmern. Die Frage, was Wahrheit eigentlich sei und ob sie sich dem Menschen offenbart oder ob sie, wie die Neuzeit meint, vom menschlichen Geist produziert wird, können wir hier getrost beiseite lassen, da es sich uns ja nur darum handelt, ausfindig zu machen, welchen Gefahren jede Art von Wahrheit im politischen Bereich ausgesetzt ist. Und dies ist offenbar eher ein politisches als ein philosophisches Anliegen. Politisch aber ist, wie wir sehen werden, die Scheidung der Tatsachenwahrheit von der Vernunftwahrheit von großer Bedeutung. Wir brauchen nur an solch anspruchslose Richtigkeiten zu denken, wie dass ein Mann namens Trotzki in der russischen Revolution eine gewisse Rolle gespielt hat, die in keinem sowjetrussischen Lehrbuch erwähnt wird, um gewahr zu werden, dass keine Vernunftwahrheit es mit der Tatsachenwahrheit an Gefährdung aufnehmen kann. Und da ja Tatsachen und Ereignisse die unweigerlichen Ergebnisse menschlichen Zusammenlebens die eigentliche Beschaffenheit des Politischen ausmachen, müssen wir in diesem Zusammenhang an Tatsachenwahrheiten primär interessiert sein. Wenn politische Macht sich an Vernunftwahrheiten vergreift, so betritt sie eigentlich das ihr zugehörige Gebiet, während jeder Angriff auf Tatsachenwahrheiten innerhalb des politischen Bereichs selbst stattfindet. Tatsachen stehen immer in Gefahr, nicht nur auf Zeit, sondern möglicherweise für immer aus der Welt ausgeschieden zu werden. Fakten und Ereignisse sind unendlich viel gefährdeter, als was immer der menschliche Geist ersinnen oder entdecken kann. Axiome, wissenschaftliche Entdeckungen, philosophische Theorien. Sie tauchen auf und verschwinden im Fluss der ewig wechselnden menschlichen Angelegenheiten, in einem Bereich also, in dem nichts permanenter ist als die vielleicht ebenfalls relative Permanenz der Struktur der menschlichen Vernunft. Sind sie, die Tatsachen, erst einmal verloren, so wird keine Anstrengung des Verstandes oder des Geistes sie je wieder zurückbringen können. Gewiss sind auch die Chancen, dass die euklidische Mathematik oder Einsteins Relativitätstheorie von Platos Philosophie ganz zu schweigen, irgendwann in gleicher Form wieder aufgetreten wären, wenn ihr Urheber sie der Nachwelt nicht hätte überliefern können, nicht gerade gut. Sie sind dennoch unendlich besser als die Chance, dass eine einzige Tatsache ist, sie erst einmal vergessen oder, was wahrscheinlicher ist, fortgelogen, eines Tages wieder entdeckt werden wird. In dem uralten Streit zwischen Wahrheit und Politik ist heute an die Stelle der Vernunftwahrheit die Tatsachenwahrheit getreten. Zwar hat es vermutlich nie eine Zeit gegeben, die so tolerant war in allen religiösen und philosophischen Fragen, aber es hat vielleicht auch kaum je eine Zeit gegeben, die Tatsachenwahrheiten, welche den Vorteilen oder Ambitionen einer der unzähligen Interessengruppen entgegenstehen, mit solchem Eifer und so großer Wirksamkeit bekämpft hat. Die Tatsachen, an die ich denke, sind alle öffentlich bekannt und können dennoch von derselben informierten Öffentlichkeit mit bestem Erfolg und häufig sogar spontan zu Tabus erklärt werden, beziehungsweise als das behandelt werden, was sie gerade nicht sind, nämlich als Geheimnisse. Dass deren Kundgebung sich dann als nicht minder gefährlich erweisen kann als etwa die Verkündigung gewisser Häresien in früheren Zeiten, mutet in der Tat seltsam an. Und dies merkwürdige Phänomen ist nicht, wie man eigentlich vermuten müsste, auf die sogenannte freie Welt beschränkt. Es war bekanntlich in Hitler-Deutschland oder in Stalins Russland erheblich gefährlicher, von Konzentrations- und Vernichtungslägern, deren Existenz kein Geheimnis war, zu reden, als ketzerische Ansichten über die jeweiligen Ideologien Antisemitismus, Rassismus, Kommunismus zu hegen und zu äußern. Wo immer andererseits in der freien Welt unliebsame Tatsachen diskutiert werden, kann man häufig beobachten, dass man ihre bloße Feststellung nur darum toleriert, weil dies von dem Recht zur freien Meinungsäußerung gefordert werde, dass also eine Tatsachenwahrheit in eine Meinung verwandelt wird. Unbequeme geschichtliche Tatbestände, wie dass die Hitlerherrschaft von einer Mehrheit des deutschen Volkes unterstützt oder dass Frankreich im Jahre 1940 von Deutschland besiegt wurde oder auch die profaschistische Politik des Vatikans im letzten Kriege, werden behandelt, als seien sie keine Tatsachen, sondern Dinge, über die man dieser oder jener Meinung sein könnte. Da solche Feststellungen Gegenstände von unmittelbarer politischer Relevanz betreffen, geht es hier um mehr als die vielleicht unvermeidliche Spannung zwischen zwei diametral entgegengesetzten Lebensweisen, der Lebensweise des Politikers und der des Philosophen, innerhalb des Rahmens einer gemeinsamen und gemeinsam erfahrenen Realität. Was hier auf dem Spiele steht, ist die faktische Wirklichkeit selbst. Und dies ist in der Tat ein politisches Problem allererster Ordnung. Dass Menschen Tatsachen, die ihnen wohlbekannt sind, nicht zur Kenntnis nehmen, wenn sie ihrem Vorteil oder Gefallen widersprechen, ist ein so allgemeines Phänomen, dass man wohl auf den Gedanken kommen kann, dass es vielleicht im Wesen der menschlichen Angelegenheiten, der politischen wie der vorpolitischen, liegt, mit der Wahrheit auf Kriegsfuß zu stehen. Es ist, als seien Menschen gemeinhin außerstande, sich mit Dingen abzufinden, von denen man nicht mehr sagen kann, als dass sie sind, wie sie sind. In einer nackten, von keinem Argument und keiner Überzeugungskraft zu erschütternden Faktizität. Aber gibt es denn überhaupt reine Tatsachen, die von Meinung und Interpretation unabhängig sind? Haben nicht Generationen von Historikern und Geschichtsphilosophen die Unmöglichkeit bewiesen, reine Fakten auch nur zu etablieren? Werden die historischen Tatbestände nicht aus einem Chaos schieren Geschehens herauspräpariert, nach bestimmten Gesichtspunkten ausgewählt, die selber sicher nicht als faktische Gegebenheiten angesprochen werden können? Und werden diese Tatbestände dann nicht wiederum als eine Geschichte in einer bestimmten Perspektive erzählt, die selbst sich keineswegs aus den Vorgängen unmittelbar ergibt? Diese ganze Problematik ist in der Tat von den Geschichtswissenschaften nicht zu trennen, aber sie beweist keineswegs, dass es Tatbestände überhaupt nicht gibt, und sie kann auch nicht dazu dienen, die Unterschiede zwischen Tatsachen, Meinungen und Interpretation einfach zu verwischen oder den Historiker zu ermächtigen, nach Belieben mit seinem Tatsachenmaterial zu verfahren. Selbst wenn man jeder Generation zugesteht, die Geschichte der Vergangenheit aus der ihr eigenen Perspektive neu zu schreiben, so hat man damit noch lange nicht das Recht zugestanden, das Tatsachenmaterial selbst anzutasten. Für das sehr viel unkompliziertere Phänomen, von dem wir hier sprechen, ist diese Problematik unerheblich, was sich vielleicht am besten und kürzesten an einer Anekdote illustrieren lässt. Am Ende der 20er Jahre, so wird berichtet, wurde Clemenceau von einem Vertreter der Weimarer Republik gefragt, was künftige Historiker wohl über die Kriegsschuldfrage denken würden. »Das weiß ich nicht«, soll Clemenceau geantwortet haben, »aber eine Sache ist sicher, sie werden nicht sagen, Belgien fiel in Deutschland ein.« Wir haben es hier mit elementaren Daten dieser Art zu tun, und ihre Unumstößlichkeit haben auch die extremsten und überzeugtesten Vertreter des Historismus immer als selbstverständlich vorausgesetzt. Nun würde zweifellos erheblich mehr als die Einfälle von Historikern vonnöten sein, um Tatsache wie das deutsche Truppen in der Nacht des 4. August 1914 die belgische Grenze überschritten zu vernichten. Dazu bedürfte es eines Machtmonopols über die gesamte zivilisierte Welt. Aber unmöglich oder undenkbar ist ein solches Machtmonopol keineswegs. Und es ist nicht schwer, sich das Schicksal von Tatsachenwahrheiten auszumalen, wenn Machtinteressen nationaler oder gesellschaftlicher Art das letzte Wort über sie haben sollten. Damit sind wir wieder bei unserer anfänglichen Vermutung, dass es vielleicht in der Natur des Politischen liegt, auf Kriegsfuß mit Wahrheiten in allen ihren Formen zu stehen. Die Frage ist, warum unter gewissen und keineswegs seltenen Umständen das unbekümmerte Aussprechen von Faktizitäten bereits als eine antipolitische Haltung empfunden wird. Dass diese Frage überhaupt aufkommen kann, zeigt an, dass das Verhältnis von Tatsachenwahrheit und Meinung, wiewohl beide dem politischen Bereich zugehören und aufs engste miteinander verbunden sind, erheblich problematischer ist, als man auf den ersten Blick vermutet. Alle Wahrheiten, seien sie Vernunft oder Tatsachenwahrheit, unterscheiden sich von Meinungen und Ansichten durch den Wahrheitsanspruch, das heißt durch die Art und Weise, wie sie Gültigkeit beanspruchen. Jede Wahrheit erhebt den Anspruch zwingender Gültigkeit. Und diese offensichtliche tyrannische Neigung professioneller Wahrheitssager mögen weniger angeborene Rechthaberei als der Gewohnheit geschuldet sein, ständig unter einem Zwang, dem Zwang der erkannten oder vermeintlich erkannten Wahrheit zu leben. Aussagen mit absolutem Wahrheitsanspruch können sehr verschiedener Art sein. Eine mathematische Wahrheit, die Winkel eines Dreiecks sind zwei Rechten gleich. Eine wissenschaftliche Wahrheit, die Erde bewegt sich um die Sonne. Eine philosophische Wahrheit, es ist besser, Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun. Und eine Tatsachenwahrheit, im August 1914 fielen deutsche Truppen in Belgien ein, werden auf völlig verschiedene Weise produziert und bewiesen. Sind sie aber erst einmal als Wahrheit erkannt und anerkannt, so ist ihnen eines gemeinsam, dass nämlich ihr Gültigkeitsanspruch durch Übereinkunft, Diskussion oder Zustimmung weder erhärtet noch erschüttert werden kann. Die Überzeugungskraft dieser Aussagen wird durch die Anzahl derer, die mit ihnen einstimmig sind, wie Madison sagte, als er über die Kraft der Meinung sprach, nicht gestärkt. Man kann zu ihnen weder zureden noch sie jemandem ausreden, weil der Aussagegehalt selbst nicht überzeugender, sondern zwingender Natur ist. Im Grunde gilt für Wahrheiten aller Art, was Le Mercier de la Rivière im 18. Jahrhundert gelegentlich über mathematische Wahrheiten gesagt hat. Euclid est un véritable despot, et les vérités géométriques qu'il nous a transmises sont des lois véritablement despotiques. Vom Standpunkt der Politik gesehen ist Wahrheit despotisch. Und dies ist der Grund, warum Tyrannen sie hassen und die Konkurrenz mit ihr fürchten und warum andererseits konstitutionelle Regierungsformen, die den nackten Zwang nicht ertragen, mit ihr auch nicht auf bestem Fuße stehen. Tatsachen stehen außerhalb aller Übereinkunft und aller freiwilligen Zustimmung. Alles Reden über sie, jeder auf korrekte Information beruhende Meinungsaustausch, wird zu ihrer Etablierung nicht das geringste beitragen. Mit unwillkommenen Meinungen kann man sich auseinandersetzen. Man kann sie verwerfen oder Kompromisse mit ihnen schließen. Unwillkommene Tatbestände sind von einer unbeweglichen Hartnäckigkeit, die durch nichts außer der glatten Lüge erschüttert werden kann. Die Schwierigkeit liegt darin, dass Tatsachenwahrheit wie alle Wahrheit einen Gültigkeitsanspruch stellt, der jede Debatte ausschließt. Und die Diskussion, Der Austausch und Streit der Meinungen macht das eigentliche Wesen allen politischen Lebens aus. Die Formen des Denkens und der Mitteilung, die der Wahrheit gelten, werden im politischen Raum notwendigerweise herrschsüchtig. Sie ziehen anderer Leute Meinung nicht in Betracht. Und in allen Überlegungen, das, was andere denken und meinen, mit zu berücksichtigen, ist das Zeichen politischen Denkens. Politisches Denken ist repräsentativ in dem Sinne, dass das Denken anderer immer mit präsent ist. Eine Meinung bilde ich mir, indem ich eine bestimmte Sache von verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachte, indem ich mir die Standpunkte der Abwesenden vergegenwärtige und sie somit repräsentiere. Dieser Vergegenwärtigungsprozess akzeptiert nicht blind bestimmte, mir bekannte von anderen vertretenen Ansichten. Es handelt sich hier weder um Einfühlung noch darum, mit Hilfe der Vorstellungskraft irgendeine Majorität zu ermitteln und mich ihr dann anzuschließen. Vielmehr gilt es, mit Hilfe der Einbildungskraft, aber ohne die eigene Identität aufzugeben, einen Standort in der Welt einzunehmen, der nicht der meinige ist, und mir nun von diesem Standort aus eine eigene Meinung zu bilden. Je mehr solcher Standorte ich in meinen eigenen Überlegungen in Rechnung stellen und je besser ich mir vorstellen kann, was ich denken und fühlen würde, wenn ich an der Stelle derer wäre, die dort stehen, desto besser ausgebildet ist dieses Vermögen der Einsicht, das die Griechen Phronesis, die Lateiner Prudentia und die Deutschen im 18. Jahrhundert den Gemeinsinn nannten. Und desto qualifizierter wird schließlich das Ergebnis meiner Überlegungen, meine Meinung sein. Meinungen eignet keine axiomatische Gewissheit. Sie sind nicht evident, sondern bedürfen der Begründung. Sie drängen sich nicht auf, sondern sind das Resultat von Überlegung. Die Überlegung, die zur Meinungsbildung führt, im Unterschied zu dem Denken, das auf Wahrheit abzielt, ist Wahrheit diskursiv. Sie durchläuft die Standorte, die in den mannigfaltigen Teilen der Welt gegeben sind, die Ansichten, die sich aus ihnen bieten und einander entgegengesetzt sind, bis sie schließlich aus einer Fülle von solchen parteigebundenen Teilansichten eine relativ unparteiische Gesamtansicht herauskristallisiert hat. Vergleicht man diesen Prozess der Meinungsbildung, der seinem jeweiligen Gegenstand gleichsam nachjagt und ihn ins Freie zwingt, damit er sich von allen Seiten, in allen seinen möglichen Aspekten zeige und so für das Verstehen transparent wäre. Vergleicht man ihn mit einer Aussage, die Wahrheit beansprucht, so wird diese eigentümlich undurchsichtig. Die Vernunftwahrheit inspiriert und lenkt das Denken des Verstandes, die Tatsachenwahrheit gibt der Meinungsbildung den Gegenstand vor und hält sie in Schranken, aber diese Wahrheiten, wiewohl sie niemals dunkel sind, sind weder von Natur transparent noch durch weitere Untersuchung transparent zu machen. Sie erhellen, aber sie können selbst nicht weiter erhellt werden, so wie es in der Natur des Lichts liegt, dass es Helle verbreitet, aber selbst nicht erhellt werden kann. Diese allen Wahrheiten eigentümliche Undurchsichtigkeit tritt bei den Tatsachenwahrheiten sehr viel offenkundiger in Erscheinung als bei den Vernunftwahrheiten. Die Vernunftwahrheiten, die für den menschlichen Verstand zwingende Evidenz besitzen, erscheinen ihm als notwendig. Was immer sie aussagen, kann gar nicht anders sein, als es ist. Dies aber gerade ist bei Tatsachenwahrheiten nicht der Fall. Bei einem Tatbestand lässt sich niemals ein schlüssiger Grund angeben, warum er nun ist, wie er eben ist. Alles, was sich im Bereich menschlicher Angelegenheiten abspielt, jedes Ereignis, jedes Geschehnis, jedes Faktum, könnte auch anders sein. Und dieser Kontingenz sind keine Grenzen gesetzt. Daraus folgt aber, dass Tatsachenwahrheiten genauso wenig evident sind wie Meinungen, Und dies mag einer der Gründe sein, warum im Bereich der Meinungen es so leicht ist, Tatsachenwahrheiten dadurch zu diskreditieren, dass man behauptet, sie seien eben auch Ansichtssache. Hinzu kommt, dass die Etablierung von Tatbeständen so außerordentlich unsicher ist. Man braucht Augenzeugen, die notorisch unzuverlässig sind, oder Dokumente, Aufzeichnungen, Denkmäler aller Art, die insgesamt eines gemeinsam haben, nämlich dass sie gefälscht werden können. Bleibt der Tatbestand strittig, so können zum Zwecke seiner Erhärtung nur weitere Zeugnisse der gleichen Art angeführt werden, aber keine diesen überlegene Instanz, so dass eine Einigung schließlich nur durch Mehrheitsbeschluss gleichsam zustande kommt, genau wie bei Meinungsdifferenzen. Ein in diesem Fall gänzlich unbefriedigendes Verfahren, da nichts eine Mehrheit von Zeugen daran hindert, einstimmig falsches Zeugnis abzulegen. Sobald also eine Tatsachenwahrheit den Meinungen und Interessen im politischen Bereich entgegensteht, ist sie mindestens so gefährdet wie irgendeine Vernunftwahrheit. Für den Menschen, sofern er ein denkendes Wesen ist, ist der sokratische Satz, es ist besser Unrecht zu leiden als Unrecht zu tun, der in die Moralphilosophie gehört, nicht weniger zwingend evident als mathematische Axiome. Für den Menschen jedoch, sofern er ein handelndes Wesen ist, das sich mehr um die Welten das Gemeinwohl kümmert als um sein eigenes Wohlbefinden, einschließlich seines Seelenheils, ist der sokratische Satz in keiner Weise überzeugend. Von Machiavelli bis Max Weber ist vielfach auf die verheerenden Konsequenzen für jede Gesellschaft hingewiesen worden, die allen Ernstes begänne, den ethischen Vorschriften Folge zu leisten, die sokratisch, platonisch oder christlich den Menschen im Singular betreffen. Und lange bevor Machiavelli davor warnte, sich christlich innerhalb des politischen Bereichs zu verhalten und Böses mit Gutem zu vergelten, die Welt kann nur schlechter werden, wenn Menschen dem Bösen nicht widerstehen. Lange vorher hat schon Aristoteles dagegen Einspruch erhoben, den Philosophen Einfluss im Bereich des Politischen zuzuräumen. Das sich Kümmern des Denkenden um sich selbst, wie Karl Jaspers es nannte, hat mit dem, was man gemein unter Nutzen und Eigennutz versteht, nichts zu tun. Natürlich ist es nützlicher, Unrecht zu tun, als Unrecht zu leiden. Um des denkenden Dialogs mit mir selbst willen, den wir Denken nennen, muss ich gerade diesen Nützlichkeitsstandpunkt aufgeben. Und wie soll man, meint Aristoteles, die Sorge um das Gemeinwohl, um die handfesten Interessen der Staaten denjenigen anvertrauen, die sozusagen aus beruflichen Gründen sich nicht einmal darum kümmern dürfen, was ihnen selbst nützt oder schadet? Da philosophische Wahrheit den Menschen im Singular betrifft, ist sie ihrem Wesen nach unpolitisch. Will der Philosoph dennoch seine Wahrheit im Widerstand der Meinung zur Geltung bringen, so wird er immer den Kürzeren ziehen und aus dieser Niederlage schließen, dass Wahrheit oder der Geist ohnmächtig ist, was eine Binsenwahrheit ist, der so viel Bedeutung zukommt, wie wenn es einem Mathematiker, der die Quadratur des Kreises nicht zustande bringt, einfallen sollte, sich darüber zu beklagen, dass ein Kreis kein Quadrat ist. Das Sokratische, es ist besser Unrecht zu leiden als Unrecht zu tun, ist eine Aussage und kein Gebot. Und zwar eine Aussage, die Wahrheitsanspruch stellt und also keine Meinung ist. Politisch dürfte der Satz ohne alle Konsequenzen geblieben sein. Es gibt keine politische Institution, die ihm entspricht. Unleugbar aber ist seine außerordentliche Bedeutung für das praktische Verhalten, die sich nur mit religiös verankerten Geboten, die für das Verhalten der Gläubigen bindend sind, messen kann. Widerspricht dies nicht der gängigen Überzeugung von der Ohnmacht philosophischer Wahrheit, die sich zudem noch auf die in den platonischen Dialogen so zahlreich belegte Unmöglichkeit berufen kann, die Gültigkeit solcher Wahrheiten zu beweisen? Was dem Wahrheitsanspruch des sokratischen Satzes Geltung verschafft hat, ist offensichtlich eine Beweisführung sehr eigener Art, nämlich dass Sokrates sein Leben für diese Wahrheit einsetzte. Nicht als er sich dem Gericht in Athen stellte, sondern als er sich weigerte, sich der Vollstreckung des Todesurteils zu entziehen. Sokrates hat ein Exempel statuiert, das in tausenden von Jahren unvergessen geblieben ist. Und diese Probe aufs Exempel ist in der Tat die einzige Beweisführung, deren philosophische Wahrheiten fähig sind. Nietzsche hatte ganz recht, wenn er sagte, ich mache mir aus einem Philosophen gerade so viel, als er imstande ist, ein Beispiel zu geben. Diese Verifizierung einer theoretischen Aussage durch die Probe aufs Exempel ist eine Grenzerfahrung, so wie man wohl die gesamte Moralphilosophie, in der allein sie möglich ist, für ein Grenzgebiet zwischen Philosophie und Politik halten darf. Denn indem der Philosoph ein Exempel statuiert und so die vielen auf dem einzigen ihm angemessen und erlaubten Weg gleichsam überredet, ihm zu glauben und nachzufolgen, hat er bereits angefangen zu handeln. Heutzutage, wo es wohl keine philosophische Aussage gibt, die ernst genug genommen würde, um das Leben ihres Urhebers zu gefährden, ist auch diese einzige Chance, einer philosophischen Wahrheit Geltung im Bereich des Politischen zu verschaffen, verschwunden. Nichtsdestotrotz ist es in unserem Zusammenhang bemerkenswert, dass es für den Verkünder einer Vernunftwahrheit immerhin diese Möglichkeit der Verifikation gibt. Denn sie existiert nicht für den, der lediglich eine Tatsachenwahrheit ausspricht. Tatsachenwahrheiten enthalten keine Prinzipien, die das Handeln inspirieren oder an denen es sich orientieren könnte. Sie machen nichts manifest, außer eben einen Tatbestand. Sollte jemand auf die Idee kommen, sein Leben für die Feststellung einer Tatsache aufs Spiel zu setzen, um sie zu verifizieren, so hätte er einfach fehlgegriffen. Denn was in seiner Tat manifest würde, wäre Mut oder auch Eigensinn. Aber weder die Wahrheit seiner Aussage noch seine Wahrhaftigkeit. Denn warum sollte nicht auch ein Lügner hartnäckig genug sein, um bei seinen Lügen zu bleiben, vor allem im politischen Bereich, wo er sich verpflichtet fühlen mag, aus patriotischen Motiven oder in der Vertretung legitimer Gruppeninteressen nicht die Wahrheit zu sagen und dafür sogar sein Leben aufs Spiel zu setzen. Im Unterschied zu Vernunftwahrheit, deren Gegensätze Irrtum, Illusion oder bloße Meinung sind, die alle nichts mit der subjektiven Wahrhaftigkeit zu tun haben, ist der Gegensatz der Tatsachenwahrheit die bewusste Unwahrheit oder Lüge. Natürlich gibt es auch hier den Irrtum, aber er ist nicht spezifisch. Entscheidend ist, dass in Bezug auf Tatsachen wir noch auf einen anderen Feind der Wahrheit stoßen und dass absichtliche Unwahrheiten einer prinzipiell anderen Gattung von Aussagen zugehören als Feststellungen, richtige oder Irrtümer, die nichts anderes beabsichtigen, als zu sagen, was ist. Die Feststellung eines Tatbestandes ist an sich nicht politisch. Deutschland fiel im August 1914 in Belgien ein. Diese Aussage erhält politische Bedeutung erst, wenn man sie in einen entsprechenden Zusammenhang stellt. Aber die gegenteilige Aussage, Belgien fiel in Deutschland ein im Jahre 1914, die Clemenceau, der die Künste der Geschichtsfälschung im großen Maßstab noch nicht kannte, für absurd hielt, ist von vornherein politisch und kann anders gar nicht verstanden werden. Sie stellt den Versuch dar, die Vergangenheit zu ändern. Und alle Aussagen, die auf Veränderung des Bestehenden abzielen, sind Formen des Handelns. Das Gleiche gilt, wenn der Lügner nicht über die Macht verfügt, seine Fälschung öffentlich als Wahrheit zu etablieren und daher erklärt, dies sei eben seine Ansicht von der Sache, für die er dann das Recht der Meinungsfreiheit in Anspruch nimmt. Subversive Gruppen haben sich dieses Mittels häufig bedient und in einer politisch ungeschulten Öffentlichkeit kann die daraus entstehende Verwirrung beträchtlich sein. Die Trennungslinie zwischen Tatsachen und Meinungen zu verwischen, ist eine der Formen der Lüge, die wiederum insgesamt zu den Modi des Handelns gehört. Während das Lügen immer primär ein Handeln ist, ist das Wahrheitssagen, gleich ob es sich um Tatsachen oder Vernunftwahrheiten handelt, dies gerade nicht. Gewiss kann man versuchen, mit der Betonung bestimmter Tatsachen eine politische Rolle zu spielen und sich zu ihrer Verbreitung der politischen Künste des Überredens zu bedienen, was zumeist auf nichts anderes hinausläuft, als zu versuchen, bestimmte Tatsachen in den Dienst von Gruppeninteressen zu setzen. Aber so wie der Philosoph einen Pyrrhus-Sieg gewinnt, wenn es ihm gelingt, seine Wahrheit als herrschende Meinung zu etablieren, bringt der Berichterstatter, sobald er seine Information in den Dienst von Gruppeninteressen und bestimmten Machtformationen stellt, sich um die einzige Chance, unliebsamen Tatsachen Gehör zu verschaffen, und das ist seine persönliche Glaubwürdigkeit. Wer im Namen von Interessen und Macht spricht, kann nicht mehr glaubwürdig sein. Er kann als Person für das, was entweder unglaubwürdig klingt oder den Interessen zuwider ist, nicht mehr bürgen. Seine Glaubwürdigkeit gerade hängt an seiner Unabhängigkeit und Desinteressiertheit. Es gibt im Politischen kaum einen Typus, der so berechtigte Zweifel an seiner Wahrhaftigkeit hervorruft wie der berufsmäßige Wahrheitssager, der eine prästabilierte Harmonie zwischen Interessen und Wahrheit vorspiegelt. Der Lügner hingegen braucht sich solch zweifelhafter Mittel nicht zu bedienen, um sich politisch zur Geltung zu bringen. Er hat den großen Vorteil, dass er immer schon mittendrin ist, mitten in der Politik. Was immer er sagt, ist nicht ein Sagen, sondern ein Handeln. Denn er sagt, was nicht ist, weil er das, was ist, zu ändern wünscht. Er ist der große Nutznießer der unbezweifelbaren Verwandtschaft zwischen dem menschlichen Vermögen, Dinge zu ändern, und der rätselhaften Fähigkeit zu sagen, die Sonne scheint, während es draußen Bindfäden regnet. Wäre unser Verhalten wirklich so bedingt, wie manche Verhaltensforscher sich einreden, so würden wir wohl nie imstande sein, dies kleine Wunder zu vollbringen. Das aber heißt, dass unsere Fähigkeit zu lügen, aber keineswegs unser Vermögen, die Wahrheit zu sagen, zu den wenigen Daten gehört, die uns nachweislich bestätigen, dass es so etwas wie Freiheit wirklich gibt. Die Verhältnisse, unter denen wir leben und die uns bedingen, können wir nur ändern, weil wir trotz aller Bedingtheit relativ frei von ihnen sind. Und es ist diese Freiheit, die das Lügen ermöglicht und die gleichzeitig von ihm missbraucht und pervertiert wird. Wenn es zum Wesen der Geschichtsschreibung gehört, das menschliche Geschehen aus dem Aspekt der Notwendigkeit zu verstehen und misszuverstehen, so gehört es zum Wesen der Politik, die Möglichkeiten der Freiheit zu überschätzen. Und wie der Historiker immer geneigt sein wird, von Freiheit nicht allzu viel zu halten, so wird der Politiker immer dazu neigen, es mit der Wahrheit nicht genau zu nehmen und mit Tatbeständen nach Belieben umzuspringen. Zwar dürfte auch im Bereich des Handelns das organisierte Lügen ein Randphänomen sein. Aber entscheidend ist, dass das Gegenteil davon, das einfache Sagen dessen, was ist, zu keinem wie immer geachteten Handeln von sich aus führt. Unter normalen Umständen dürfte es eher Menschen veranlassen, sich damit abzufinden, dass die Dinge nun einmal so sind, wie sie sind. Wahrhaftigkeit ist nie zu den politischen Tugenden gerechnet worden, weil in der Tat wenig zu dem eigentlich politischen Geschäft der Veränderung der Welt und der Umstände, unter denen wir leben, sie beizutragen hat. Dies wird erst anders, wenn ein Gemeinwesen im Prinzip sich der Lüge als einer politischen Waffe bedient, wie es etwa im Falle der totalen Herrschaft der Fall ist. Dann allerdings kann Wahrhaftigkeit als solche, auch wenn sie von keinerlei Gruppen oder Machtinteressen unterstützt wird, zu einem politischen Faktor ersten Ranges werden. Wo prinzipiell und nicht nur gelegentlich gelogen wird, hat derjenige, der einfach sagt, was ist, bereits zu handeln angefangen, auch wenn er dies gar nicht beabsichtigt. In einer Welt, in der man mit Tatsachen nach Belieben, prinzipiell nach Belieben umspringt, ist die einfachste Tatsachenfeststellung bereits eine Gefährdung der Machthaber. Das organisierte Manipulieren von Tatbeständen und Meinungen ist ein relativ neues Phänomen, mit dem wir im Osten durch das ständige Umschreiben der Geschichte und im Westen durch die Propagandakünste des Image-Making und durch das Verhalten der Staatsmänner nach gerade überall vertraut sind. Die traditionelle politische Lüge, wie wir sie aus der Geschichte der Diplomatie und der Staatskunst kennen, pflegte entweder wirkliche Geheimnisse zu betreffen, Fakten, die öffentlich nicht bekannt waren, oder Absichten, denen ohnehin nicht die gleiche Verlässlichkeit zukommt wie vollendeten Tatsachen. Was nur in uns selbst vorgeht, also Absichten, Motive und dergleichen, ist nicht Wirklichkeit, sondern Möglichkeit. Und was als Lüge beabsichtigt war, kann immer noch Wahrheit werden. Von all dem kann bei dem organisierten politischen Lügen, mit dem wir heutzutage konfrontiert sind, nicht die Rede sein. Diese Lügen betreffen keine Geheimnisse, sondern Tatbestände, die allgemein bekannt sind. Die zeitgenössische Geschichtsschreibung in Sowjetrussland kann ungestraft und sehr wirksam Fakten verleugnen, an deren Realität sich noch jeder Mann erinnern kann. Und das Gleiche gilt für das im Westen so beliebte Image-Making, bei dem man ungestraft alles unter den Tisch fallen lassen kann, was das gerade erwünschte Image eines Ereignisses oder einer Person oder sonst etwas zu stören geeignet ist. Denn dieses Bild, das die politische Propaganda verfertigt, soll nicht wie ein Porträt das Original schmeicheln, sondern es ersetzen. Und dieser Ersatz kann natürlich durch die Techniken der Massenmedien ungleich wirksamer in der Öffentlichkeit verbreitet werden, als es das Original je von sich aus vermochte. Schließlich dürfen wir nicht vergessen, dass auch außerhalb dieser Propagandatechniken wir heute mit angesehenen Staatsmännern konfrontiert sind, die wie Adenauer oder de Gaulle jahrzehntelang die Grundlagen ihrer Politik auf solche offenbaren Unwahrheiten haben etablieren können, wie, dass Frankreich unter die Sieger des Zweiten Weltkriegs zu rechnen sei. Oder, ich zitiere Adenauer, dass die Barbarei des Nationalsozialismus nur von einem relativ kleinen Prozentsatz des deutschen Volkes akzeptiert worden sei. Wir erinnern uns noch alle an das Credibility-Gag des ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, das heißt die Kluft zwischen der faktischen Realität und den öffentlichen Aussagen von Lyndon B. Johnson, die notorisch war und die in Amerika, wo man auf Wahrhaftigkeit mehr Gewicht legt als anderswo, erhebliches Aufsehen erregt hat. Aber selbst hier spielte diese Seite der Ära Johnson in der Opposition gegen die Politik der Regierung kaum eine Rolle. Alle diese Lügen, auch wenn ihre Urheber sich dessen nicht bewusst sind, sind potenziell gewalttätig. Jedes organisierte Lügen tendiert dahin, das zu zerstören, was es zu negieren beschlossen hat. Wiewohl nur die totalitären Gewalthaber das Lügen bewusst als den Beginn des Mordens zu handhaben verstehen. Als Hitler in der berühmten Reichstagsrede vom 30. Januar 1939 erklärte, das Judentum zettle einen internationalen Weltkrieg zur Ausrottung der arischen Völker Europas an und diesmal würde das Judentum dabei untergehen, hat er in der Sprache totalitärer Machthaber klar gesagt, ich bereite den Krieg vor und die Ausrottung des Judentums. Als Trotzki erfuhr, dass sein Name in der Geschichte der russischen Revolution nicht mehr vorkam, musste er wissen, Stalin beabsichtigte, ihn zu ermorden. So läuft der Unterschied zwischen traditionellen und modernen politischen Lügen im Grunde auf den Unterschied zwischen Verbergen und Vernichten hinaus. Es war ferner traditionellen Lügen eigen, dass die Unwahrheiten immer nur Einzelheiten betrafen und auch nicht dazu bestimmt waren, buchstäblich jedermann zu täuschen. Sie dienten im Wesentlichen dazu, bestimmte Dinge vor einem Feind geheim zu halten und nur ihn zu täuschen. Rückblickend gesehen war durch diese beiden Einschränkungen der Bereich der politischen Lüge so begrenzt, dass sie uns nahezu harmlos vorkommt. Schließlich stehen Tatsachen stets in einem bestimmten Zusammenhang, in welchen die vereinzelte Lüge, die es nicht unternimmt, den gesamten Kontext mit zu verändern, gleichsam ein Loch reißt. Der Historiker weiß, wie man mit solchen Löchern umgehen muss und Lügen aufdecken kann, indem man nämlich Unstimmigkeiten, Lücken oder offensichtlich zusammengeflickte Partien nachweist. Solange der Zusammenhang intakt bleibt, zeigt sich die Lüge gewissermaßen von selbst. Die zweite Einschränkung betrifft diejenigen, deren Handwerk das Lügen ist. Sie gehörten dem engen Kreis von Staatsmännern und Diplomaten an, die, solange sie unter sich waren, die Wahrheit nicht nur wussten, sondern auch aussprachen und so bewahren konnten. Sie waren nicht betrogene Betrüger, sie waren nicht das Opfer ihrer eigenen Lügen. Den Selbstbetrug brauchten sie nicht zu fürchten. Und dies gerade trifft auf das organisierte, massenerfassende Lügen der modernen Welt nicht mehr zu. Die in der Sache selbst liegenden Begrenzungen sind verschwunden. Was bedeutet das für die Problematik des Lügens? Und warum können die modernen Imagemakers nicht lügen, ohne sich selbst zu betrügen? Warum ferner ist die Selbsttäuschung die gefährlichste Form des Lügens, und zwar sowohl für die Welt als auch für den Lügner? Spricht es nicht eher für die Person des Lügners und seine Wahrheitsliebe, wenn er andere nicht zu täuschen vermag, bevor er nicht sich selbst getäuscht hat? Wenn er wie Antonio im Sturm erst zu solchem Sünder sein Gedächtnis machen muss, dass er der eigenen Lüge traut? Schließlich müssen wir fragen, und dies ist sicher die beunruhigendste Frage, wenn die modernen Lügen sich nicht mit Einzelheiten zufrieden geben, sondern den Gesamtzusammenhang, in dem die Tatsachen erscheinen, umlügen und so einen neuen Wirklichkeitszusammenhang bieten, was hindert eigentlich diese erlogene Wirklichkeit daran, zu einem vollgültigen Ersatz der Tatsachenwahrheit zu werden, in den sich nun die erlogenen Einzelheiten ebenso nahtlos einfügen, wie wir es von der echten Realität her gewohnt sind? Ich will diese Fragen nacheinander beantworten. Eine mittelalterliche Anekdote mag erläutern, dass es unter Umständen gar nicht so leicht ist, andere zu täuschen, ohne selbst getäuscht zu werden. Sie berichtet davon, wie eine Schildwache, die wie üblich auf dem Wachturm der Stadt nach Feinden ausspähte, beschloss, der Stadt einen Streich zu spielen und im tiefsten Frieden das Anrücken der Feinde meldete. Der Erfolg war überwältigend. Nicht nur lief die ganze Stadt zu den Mauern, sondern als letzter lief die Schildwache mit. Der Spaß hat einen ernsten Untergrund. Er zeigt an, wie sehr unser Realitätsbewusstsein davon bestimmt ist, dass wir die Welt mit anderen teilen und welche Charakterstärke dazu gehört, an wahrem oder erlogenem festzuhalten, an das andere nicht glauben oder das ihnen unbekannt ist. Das besagt aber, dass der Lügner umso sicherer das Opfer seiner eigenen Lügen wird, je erfolgreicher er sie in der Welt hat verbreiten können. Hinzu kommt, dass der betrogene Betrüger natürlich, eben weil er an seine Lügen glaubt, sehr viel glaubwürdiger erscheinen wird als derjenige, der bewusst und souverän die Unwahrheit sagt. Nur Selbsttäuschung vermag den Anschein der Wahrhaftigkeit zu erwecken. Und in einem Streit über Fakten, in dem jeder den anderen des Lügens zeigt, ist sehr oft der Eindruck, den die Person macht, entscheidend. In der Beurteilung des Unterschieds zwischen Lügen und Verlogenheit werden nur wenige zu Karl Jaspers Einsicht kommen. Recht lügen können nur die ganz Wahrhaftigen. Den vielfachen Künsten der Selbsttäuschung, von der Lebenslüge bis zur grundsätzlichen Verlogenheit, steht die öffentliche Meinung heute recht tolerant gegenüber. Und diese Toleranz geht zumeist auf Kosten des souveränen, kaltblütigen Lügens. Immerhin gibt es ein paar Beispiele aus der Literatur, in denen sich eine andere Beurteilung dieser Dinge geltend macht. Da gibt es die berühmte Klosterszene zu Beginn der Brüder Karamasow, in der der Vater, ein eingefleischter Lügner, den Starez fragt: Was soll ich tun, um das ewige Leben zu erwerben? Und der Starez antwortet: Die Hauptsache ist, belügen Sie sich nicht selbst. Wer sich selbst belügt und auf seine eigene Lüge hört, kommt schließlich dahin, dass er keine einzige Wahrheit weder in sich noch um sich unterscheidet. Und dies ist in der Tat das Entscheidende. Wollte man den Satz, es ist besser, andere zu belügen als sich selbst, den ich für wahr halte, durch Argumente zwar nicht beweisen, aber stützen, so müsste man hinzufügen, dass der Wahrheit mit dem Lügner besser gedient ist als mit dem Verlogenen, der auf seine eigenen Lügen hereingefallen ist. Sie ist doch noch nicht ganz und gar aus der Welt heraus manövriert. In dem Lügner selbst hat die Wahrheit ihre letzte Zuflucht gefunden. Die Verletzung, die der Welt zugefügt wird, ist nicht endgültig. Und ebenso ist die Verletzung, die der Lügende sich selbst zufügt, nicht endgültig. Er hat gelogen, aber er ist nicht verlogen. Und die Verletzung der Welt ist nicht vollständig, denn jemand, der auf eigene Faust lügt, kann nicht mehr als partikularen Schaden anrichten. Um diese mögliche Endgültigkeit und Vollständigkeit, die früheren Zeiten unbekannt war, handelt es sich aber bei der organisierten Manipulation von Tatbeständen, der wir heute überall begegnen. Auch in Ländern, in denen die Staatsmacht die Nachrichtenverbreitung noch nicht monopolisiert hat, sorgen gigantische Interessenorganisationen dafür, dass sich eine Art von Staatsräson-Mentalität, die früher nur die Außenpolitik bestimmte, sich weiter Schichten der Völker bemächtigt. Die auf den inneren Gebrauch zugeschnittenen Images sind eine große Gefahr für die gesamte Erfahrungswirklichkeit des Volkes, und die ersten Opfer dieser modernen Art zu lügen sind natürlich die Hersteller der Fiktionen selbst. Die bloße Vorstellung von der ungeheuren Zahl derer, die morgen schon bereit sein werden, ihnen ihre Produkte abzunehmen, ist überwältigend und überwältigt sie. Wie kann etwas nicht stimmen, wovon so viele überzeugt sind? Was dann folgt, geschieht schon fast automatisch. Die Täuscher wie die Getäuschten müssten, schon um ihr Weltbild intakt zu halten, sich vor allem darum kümmern, dass ihr Propaganda-Image von keiner Realität gefährdet wird. So kommt es, dass diese Art Propaganda sich viel weniger durch den wirklichen Gegner und feindliche Interessen bedroht fühlt, deren Informationen ohnehin nicht übernommen werden, als durch Leute, die innerhalb der eigenen Gruppe darauf bestehen, von Tatbeständen und Geschehnissen zu sprechen, die dem Image nicht entsprechen. Die moderne Geschichte ist voll von Beispielen, denen die einfache Berichterstattung als gefährlicher und aggressiver empfunden wird als feindliche Propaganda. Mit anderen Worten, das in der Politik so wichtige Unterscheidungsvermögen zwischen Feind und Freund kann nicht mehr funktionieren. Dabei darf, was wir hier gegen Selbsttäuschung vorbringen, nicht mit idealistischen Argumenten gegen das Lügen überhaupt und die uralten Künste, den Feind zu täuschen, verwechselt werden. Es handelt sich hier nicht oder noch nicht um moralische Fragen. Politisch gesprochen geht es darum, dass die modernen Täuschungskünste dazu angetan sind, außenpolitische Konflikte in innenpolitische zu transformieren. Also zum Beispiel einen internationalen Streit oder einen Kampf zwischen bestimmten gesellschaftlichen Gruppen zurückschlagen zu lassen auf das innenpolitische Leben der Nation oder die Verhältnisse innerhalb einer Klasse. Wie diese Boomerang-Effekte sich in der Periode des Kalten Krieges auswirkten, ist bekannt genug. Konservative Kritiker der Massendemokratie haben häufig auf die Gefahren dieser Staatsform für die Außenpolitik hingewiesen, freilich ohne die Monarchien und Oligarchien eigentümlichen Gefahren zu erwähnen. Die Stärke ihrer Argumentation liegt in der unleugbaren Tatsache, dass Täuschung ohne Selbsttäuschung in voll entwickelten Demokratien nahezu unmöglich ist. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen globalen Verkehrs und weltumspannender Kommunikation ist keine Macht auch nur annähernd groß genug, um diese Propagandafiktionen hermetisch abzusichern. Daher ist die Lebensdauer dieser Fiktionen relativ kurz bemessen. Sie fliegen nicht erst auf, wenn die Dinge ernst werden und die Wirklichkeit den bösen Spielen der Propaganda ein Ende setzt. Sobald es einen Propagandakrieg zwischen widerstreitenden Images gibt, machen sich partielle Tatsachen zumindest immer wieder geltend und drohen, den ganzen Betrieb stillzulegen. Jedoch ist dies weder die einzige noch die entscheidende Weise, in der sich die Wirklichkeit an denen rächt, die sie zu ignorieren beschlossen haben. Auch eine Weltregierung, also eine moderne Version der Pax Romana, würde die Lebensdauer der Propagandafiktion kaum verlängern. Was unter den Bedingungen eines geschlossenen, von außen ungestörten Systems passieren würde, kann man am besten an den relativ abgedichteten Systemen totalitärer Herrschaftsapparate ablesen, die immer noch den wirksamsten Schutz für Ideologien und Fiktionen gegen Wirklichkeit und Wahrheit bieten. Aber auch dort stellt sich eben heraus, dass es gar nicht so einfach ist, mit der Hartnäckigkeit von Tatsachen fertig zu werden. Was soll zum Beispiel, wie wir in einem Memorandum aus dem Jahre 1935 aus der Smolensker Gegend in Russland lesen, was soll zum Beispiel nun, da alle Mitglieder des russischen Zentralkomitees als Verräter entlarvt worden sind, mit den Reden, ich zitiere, Sinowjews, Kamenjews, Rykows, Bucharins und anderen geschehen, die sie auf Parteikongressen, in den Sitzungen des Zentralkomitees, der Komintern, auf den Sowjetkongressen und so weiter gehalten haben. Was mit Lenins Schriften, die Kamenev herausgegeben hat? Was macht man mit einer Nummer der Kommunistischen Internationale, in der ein Artikel von Trotzki steht? Konfisziert man einfach die Nummer? Dies alles sind tatsächliche Anfragen an die Zentralleitung in Moskau von einem Smolensker Archiv und Bibliothek. Nun, solche Fragen, so scheint es, lassen sich immerhin noch ein für alle Male entscheiden, wenn auch die Größe des Unternehmens ganz außerordentlich ist. Erheblich schlimmer ist, dass einmaligen Entscheidungen gar nicht möglich sind. Denn die Unwahrheiten, die man als Ersatz für die Geschichte anbietet, richten sich ja nach den jeweiligen Verhältnissen und Bedürfnissen. Sobald sich die politische Linie ändert, muss alles neu revidiert werden. Müssen die Lehrbücher neu geschrieben, Seiten aus den Lexika entfernt und durch neue ersetzt, Namen aus den Enzyklopädien verschwinden und durch neue auf gänzlich Unbekannte ergänzt werden und so fort. Und obwohl diese Revision in Permanenz keinerlei Anhaltspunkt dafür gibt, wie es nun eigentlich gewesen ist, ist sie doch ein eindeutiges Zeichen dafür, dass alles gelogen ist, was den Stempel der Öffentlichkeit trägt. Man hat oft bemerkt, dass das sicherste Ergebnis der sogenannten Gehirnwäsche nicht eine veränderte Gesinnung, sondern jener Zynismus ist, der sich weigert, irgendetwas als wahr anzuerkennen. Wo Tatsachen konsequent durch Lügen und Totalfiktionen ersetzt werden, stellt sich heraus, dass es einen Ersatz für die Wahrheit nicht gibt. Denn das Resultat ist keineswegs, dass die Lüge nun als wahr akzeptiert und die Wahrheit als Lüge diffamiert wird, sondern dass der menschliche Orientierungssinn im Bereich des Wirklichen, der ohne die Unterscheidung von Wahrheit und Unwahrheit nicht funktionieren kann, vernichtet wird. Und gegen dies Unheil ist kein Kraut gewachsen, weil es die Folge der allen Tatsachen inhärenten Beliebigkeit ist. Da alles, was geschieht, auch anders hätte kommen können, sind die Möglichkeiten, die dem Lügen offenstehen, unbegrenzt. Und an dieser Grenzenlosigkeit der Möglichkeiten geht das konsequente Lügen zugrunde. Konsequentes Lügen ist im wahrsten Sinne des Wortes bodenlos und stürzt Menschen ins Bodenlose, ohne je imstande zu sein, einen anderen Boden, auf dem Menschen stehen könnten, zu errichten. Montaigne hat es endgültig gesagt: Si, comme la vérité, le mensonge n'avait qu'un visage, nous serions en meilleur terme. Car nous prendrions pour certain l'opposé de ce que dirait le menteur. Mais le revers de la vérité a 100 000 figures et un champ indéfini. So besteht zwar eine unleugbare Affinität zwischen Lügen und Handeln im weitesten Sinne, nämlich unserer Fähigkeit, die Welt zu ändern und unserer Begabung zur Politik überhaupt. Aber diese Affinität sind Grenzen gesetzt, und diese Grenzen sind letztlich die gleichen, welche das menschliche Vermögen zu handeln betreffen. Wer glaubt, durch Propagandafiktion nur die Änderungen zu antizipieren, die ohnehin erwünscht scheinen, schreibt dem Lügen mehr Macht zu, als es wirklich besitzt. Das Errichten potemkinscher Dörfer, das bei Politikern und Propagandisten der unterentwickelten Länder so beliebt ist, wird nie zu der Errichtung wirklicher Dörfer führen, wohl aber zu einer Verbreitung illusionären Wunschdenkens und einer Vervollkommnung in den mannigfachen Künsten zu lügen und zu betrügen. Dem Handeln steht weder die Vergangenheit, und alle Tatsachenwahrheit betrifft natürlich immer schon Vergangenes, noch die Gegenwart, sofern sie das Ergebnis der Vergangenheit ist, offen, sondern nur die Zukunft. Werden Vergangenheit und Gegenwart ausschließlich von der Zukunft her verstanden und daher in einer für das Handeln zweckmäßigen, lügenhaften Art und Weise verändert, so hat man das, was ist, in seine ursprüngliche, gleichsam vorwirkliche Potentialität zurückverwandelt und damit den politischen Raum nicht nur der stabilisierenden Kraft des Wirklichen beraubt, sondern in ihm auch den Punkt gerade vernichtet, von dem aus man handelnd eingreifen kann, um zu ändern oder etwas Neues zu beginnen. Dann beginnt die aufgeregte und sterile Geschäftigkeit, aus der nichts wird und die so charakteristisch ist für manche der neuen Nationen, die das Unglück hatten, in einem Zeitalter perfekter Propagandatechniken das Licht der Welt zu erblicken. Dass es um Tatsachen, deren Erhaltung vom Belieben der Machthaber abhängt, schlecht bestellt ist, ist nicht weiter verwunderlich. Wesentlich in unserem Zusammenhang ist, dass Macht ihrem Wesen nach niemals imstande ist, einen Ersatz für die Stabilität der tatsächlichen Wirklichkeit anzubieten, die in der Vergangenheit wurzelt, also eine Dimension, die unserem Zugriff prinzipiell entzogen ist. Tatsachen sind hartnäckig. Und trotz ihrer Verletzlichkeit, über die wir zu Beginn sprachen, verfügen sie über eine seltsame Zähigkeit, die damit zusammenhängt, dass sie wie alle Ergebnisse menschlichen Handelns nicht rückgängig gemacht werden können. An Hartnäckigkeit sind Tatsachen allen Machtkombinationen weit überlegen. Macht ist vergänglich. Sie entsteht, wenn Menschen sich für ein bestimmtes Ziel zusammentun und verschwindet, wenn dies Ziel erreicht oder verloren ist. Um dieser ihr innewohnenden Unbeständigkeit willen ist auf Macht allein kein Verlass, Und das heißt, dass nicht nur Wahrheit und Fakten, sondern auch Unwahrheit und Lügen bei ihr keine sichere Stätte finden. Politisches Denken und Urteilen bewegt sich zwischen der Gefahr, Tatsächliches für notwendig, um daher für unabänderlich zu halten, und der anderen, es zu leugnen und zu versuchen, es aus der Welt zu lügen. Wir kehren nun zum Schluss zu den Fragen zurück, die zu Beginn dieser Überlegungen aufgeworfen wurden. Zwar ist Wahrheit ohnmächtig und wird in unmittelbarem Zusammenprall mit den bestehenden Mächten und Interessen immer den Kürzeren ziehen, aber sie hat eine Kraft eigener Art. Es gibt nichts, was sie ersetzen könnte. Überredungskünste oder auch Gewalt können Wahrheit vernichten, aber sie können nichts an ihre Stelle setzen. Und dies gilt für religiöse und Vernunftwahrheiten genauso wie vielleicht offensichtlicher für Tatsachenwahrheiten. Betrachtet man Politik aus der Perspektive der Wahrheit, wie ich es hier getan habe, so heißt das, dass man sich außerhalb des politischen Bereichs stellt. Wer nichts will als die Wahrheit sagen, steht außerhalb des politischen Kampfes, und er verwirkt diese Position und die eigene Glaubwürdigkeit, sobald er versucht, diesen Standpunkt zu benutzen, um in die Politik einzugreifen. Die Frage ist nun, ob diesem Standpunkt selbst noch einmal eine politische Bedeutung zukommt. Offensichtlich ist die Position außerhalb des politischen Bereichs und damit außerhalb der Gemeinschaft, zu der wir gehören, außerhalb auch der Gesellschaften, der wir uns unter unseresgleichen bewegen, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine der mannigfachen Weisen des Alleinseins darstellt. Unter den existenziellen Modi des Alleinseins sind hervorzuheben die Einsamkeit des Philosophen, die Isolierung des Wissenschaftlers und Künstlers, die Unparteiischkeit des Historikers und des Richters und die Unabhängigkeit dessen, der Fakten aufdeckt, also des Zeugen und des Berichterstatters. Diese Weisen sind in mancher Hinsicht zu unterscheiden, aber sie haben gemeinsam, dass sie alle das politische Engagement, das direkte Eintreten für eine Sache ausschließen. Sie sind Modi menschlicher Existenz und als solcher allen Menschen bekannt. Es handelt sich hier um keine im Vorhinein geprägten Typen, sondern eher schon um Berufe, in denen ja auch kein Mensch restlos aufgeht. Es liegt in der Natur der Sache, dass wir uns des nichtpolitischen und potenziell antipolitischen Charakter der Wahrheit nur im Falle des Konflikts bewusst werden, und ich habe bisher nur diese Seite der Sache behandelt. Aber das kann ja unmöglich alles sein, was in diesem Zusammenhang vorzubringen ist. Es lässt bestimmte Institutionen außer Acht, die im öffentlichen Bereich etabliert und von den herrschenden Mächten gestützt und unterhalten werden, obwohl seit eh und je Wahrheit und Wahrhaftigkeit die ausschlaggebenden Kriterien sind, nach denen sich alles, was in ihnen vorgeht, zu richten hat. Zu diesen Institutionen gehört die Rechtsprechung, die auf das Sorgsamste gegen politische und gesellschaftliche Einflüsse abgedichtet ist. Ferner die Erziehungs- und Bildungsanstalten, die Universitäten, Forschungsinstitute und Hochschulen, denen der Staat die Erziehung der künftigen Staatsbürger anvertraut. Sollte die Universität sich je auf ihre ältesten Ursprünge besinnen, so dürfte sie wissen, dass sie ihre Existenz dem entschlossensten und einflussreichsten Gegner verdankt, den der politische Bereich je gehabt hat. Zwar hat sich Platos Traum, der Polis, in der Akademie eine Gegengesellschaft zu erziehen, die sie schließlich beherrschen sollte, nie erfüllt. Weder im Altertum noch in den darauf folgenden Jahrhunderten hören wir von einem Versuch der Akademien oder Universitäten, die Macht zu ergreifen. Aber woran Plato nie auch nur im Traum gedacht hat, ist Wirklichkeit geworden. Die Mächte innerhalb des politischen Raums haben eingesehen, dass sie einer Stätte bedürfen, die außerhalb des eigenen Machtbereichs liegt. Denn ob nun die Hochschulen formal privat oder öffentlich sind, die Lehr- und Lernfreiheit muss genauso vom Staate anerkannt und geschützt werden wie die unparteiische Rechtsprechung. Die Universitäten sind oft genug die Städte politisch wie gesellschaftlich sehr unwillkommener Wahrheiten gewesen. Und unabhängige Gerichte haben oft genug politisch oder sozial unliebsame Urteile gefällt. Andererseits sind auch diese Institutionen nur allzu häufig unter den Druck der Regierungen geraten und haben ihre Integrität verloren. Dennoch ist es wohl zweifellos, dass ihre Existenz und die in den Universitäten versammelten Gelehrten und Wissenschaftler, die durch die Institution selbst zur Wahrhaftigkeit verpflichtet sind, selbst wiederum eine Macht darstellen und die Chancen der Wahrheit im Öffentlichen zu bestehen erheblich steigern. Und man wird schwerlich leugnen können, dass zumindest in konstitutionell regierten Ländern die Herrschenden selbst im Konfliktfall einsehen, dass sie ein direktes Interesse an der Existenz von Menschen und Institutionen haben, über die sie keine Macht haben. Man ist heutzutage unwillkürlich geneigt, diese eigentlich politische Bedeutung der Universitäten und Hochschulen zu übersehen, weil die Fachschulen und die Entwicklung der naturwissenschaftlichen Fakultät, in der die reine Forschung so lebenswichtige Ergebnisse gezeigt hat, Funktionen erfüllen, ohne die keine moderne Gesellschaft mehr bestehen kann. Aber diese Funktionen, deren Wichtigkeit kaum zu überschätzen ist, sind nicht eigentlich politischer Natur. Die philosophischen Fakultäten mit ihren geschichts- und sprachwissenschaftlichen Abteilungen, denen es obliegt, die Zeugnisse der Vergangenheit zu ermitteln, zu bewahren, zu tradieren und zu interpretieren, sind politisch von größerer Relevanz. Und selbst das einfache Bewahren und Aussprechen von Tatbeständen impliziert erheblich mehr als die täglichen Informationen der Presse, wiewohl wir ohne sie niemals imstande wären, uns in einer dauernd sich verändernden Welt zu orientieren. Denn was wir unter Wirklichkeit verstehen, ist niemals mit der Summe aller uns zugänglichen Fakten und Ereignisse identisch. Und wäre es auch nicht, wenn es uns je gelänge, alle objektiven Daten habhaft zu werden. Wer es unternimmt, zu sagen, was ist, legata eronta, kann nicht umhin, eine Geschichte zu erzählen. Und in dieser Geschichte verlieren die Fakten bereits ihre ursprüngliche Beliebigkeit und erlangen eine Bedeutung, die menschlich sinnvoll ist. Insofern Berichterstattung zum Geschichtenerzählen wird, leistet sie jene Versöhnung mit der Wirklichkeit, von der Hegel sagt, dass sie das letzte Ziel und Interesse der Philosophie sei. Und die in der Tat der geheime Motor aller Geschichtsschreibung ist, die über bloße Gelehrsamkeit hinausgeht. Für die Geschichtsschreibung ist das rein faktische das Rohmaterial, aus dessen Verwandlung die Geschichten der Geschichte erstehen. Und diese Verwandlung ist der Transfiguration eng verwandt, welche die Dichtung an den Stimmungen und Bewegungen des Herzens leistet, die Verklärung des Leids in der Klage und des Jubels in der Lobpreisung. Die politische Funktion des Geschichtenerzählers, der Historiker wie der Romanschriftsteller, liegt darin, dass sie lehren, sich mit den Dingen, so wie sie nun einmal sind, abzufinden und sie zu akzeptieren. Dieses sich abfinden kann man auch Wahrhaftigkeit nennen. Jedenfalls entspringt in der Gegend dieser Realitätsnähe die menschliche Urteilskraft. Das nämlich, um Tanja Blixen zu zitieren, wir am Ende des Vorrechts teilhaftig werden, das Wirkliche zu prüfen und zu mustern. Und dies nennt man das jüngste Gericht. All diese politisch bedeutsamen Funktionen spielen außerhalb des politischen Bereichs. Sie setzen Unabhängigkeit des Denkens und Urteilens voraus und sind unvereinbar mit parteipolitischen Bindungen und dem Verfolgen bestimmter Interessen. Die Geschichte dieser Haltung, der es nur um die Wahrheit zu tun ist, ist älter als all unsere theoretischen und wissenschaftlichen Traditionen, älter auch als die Tradition philosophischen und politischen Denkens. Ich möchte meinen, dass ihr Ursprung mit der Entstehung der homerischen Epen zusammenfällt. in denen des Liedes Stimme den überwundenen Mann nicht verschweigt und nicht verunglimpft, und die Taten der Trojaner nicht weniger gepriesen werden als die der Achäer, die für Hektor zeugen wie für Achill. Eine solche Objektivität wird man den anderen Kulturen des Altertums vergeblich suchen. Nirgendwo sonst ist man je imstande gewesen, wenigstens im Urteil dem Feind Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, nirgendwo sonst zu indizieren, dass die Weltgeschichte nicht das Weltgericht ist, dass Sieg oder Niederlage für das Urteil nicht das letzte Wort behalten dürfen, wiewohl sie doch offenbar das letzte Wort sind für die Schicksale der Menschen. Diese homerische Objektivität zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte griechische Geschichte. Sie inspirierte Herodot, den Vater der Geschichte, den ersten großen Berichterstatter von dem, was ist. Er sagt uns im ersten Satz seiner Geschichten, dass es ihm darum gehe, zu verhindern, dass die großen und wunderbaren Taten der Griechen und der Barbaren um den Ruhm gebracht werden, die sie verdienen. Hier liegt die geschichtliche Wurzel der abendländischen Objektivität, dieser merkwürdigen Leidenschaft für intellektuelle Integrität um jeden Preis, die es nur im Abendland gegeben und die es zur Geburtsstätte der Wissenschaft gemacht hat. Wir haben hier von Politik unter dem Aspekt der Wahrheit gehandelt, und das heißt aus einer Perspektive, deren Standort außerhalb des eigentlich politischen Bereichs liegt. Dies hat zur Folge, dass all das, was innerhalb des politischen Raumes vor sich geht und ihm die eigentümliche Größe und Würde verleiht, unbeachtet bleiben musste. Aus dieser Perspektive, die sich wesentlich an dem Konflikt zwischen Politik und Wahrheit orientiert, sieht es wirklich so aus, als handelt es sich in der Politik um nichts anderes als um Macht- und Interessenkämpfe, als gäbe es einen öffentlichen Raum im menschlichen Zusammenleben nur, weil die Lebensnotwendigkeiten die Menschen zwingen, sich zu organisieren und je nachdem miteinander zu handeln oder einander zu bekämpfen. Kurz, als könne man wirklich Politik als das Spiel definieren, wie man es in Amerika getan hat, in dem entschieden wird, who gets what, when, how. Diese verhängnisvolle Reduktion des Politischen auf schiere Verwaltung ist älter, als man gemeinhin glaubt. Sie spricht sich schon in Nietzsches gelegentlicher Forderung, man solle Politik so ordnen, dass mäßige Intellekte ihr genügen, ebenso klar aus wie in der Hoffnung von Marx auf das Absterben des Staates, das heißt eigentlich des Politischen. In dem Positivismus, der heute weite Teile der politischen Wissenschaften beherrscht, hat diese ursprünglich offene Verachtung des Öffentlichen und Politischen ihre philosophische Basis verloren und ist verflacht. Aber es liegt in der Natur der Sache, dass diese Ansicht sich geltend macht, sobald man sich dem politischen Bereich vom Standpunkt der Wahrheit aus nähert. Vor allem, wenn man die Problematik der Tatsachenwahrheit in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt, da diese mit dem Politischen gerade auf diesem niedrigsten Niveau der menschlichen Angelegenheiten in Konflikt gerät. Dabei konnte uns das, was das politische Leben eigentlich ausmacht, gar nicht in den Blick kommen. Nicht die große Freude, die dem schieren Zusammenkommen mit seinesgleichen innewohnt, nicht die Befriedigung des Zusammenhandelns und die Genugtuung, öffentlich in Erscheinung zu treten, nicht die für alle menschliche Existenz so entscheidende Möglichkeit, sich sprechend und handelnd in die Welt einzuschalten und einen neuen Anfang zu stiften. Denn worum es mir in diesen Betrachtungen ging, war zu zeigen, dass dieser politische Raum trotz seiner Größe begrenzt ist, dass er nicht die Gesamtheit der menschlichen Existenz und auch nicht die Gesamtheit dessen umfasst, was in der Welt vorkommt. Was ihn begrenzt, sind die Dinge, die Menschen nicht ändern können, die ihrer Macht entzogen sind und die nur durch lügenden Selbstbetrug zum zeitweiligen Verschwinden gebracht werden können. Die Politik kann die ihr eigene Integrität nur wahren und das ihr innewohnende Versprechen an die Menschen, dass sie die Welt ändern können, nur einlösen, wenn sie die Grenzen, die diesem Vermögen gezogen sind, respektiert. Wahrheit könnte man begrifflich definieren als das, was der Mensch nicht ändern kann. Metaphorisch gesprochen ist sie der Grund, auf dem wir stehen, und der Himmel, der sich über uns erstreckt.